Ja, wir würden dann anfangen. Schön, dass ihr da seid zum dritten Teil der Vortragsreihe zur feministischen Kritik am Poststrukturalismus. Heute ist die feministische Theoretikerin Karina Korecki da, die unter anderem Sachen zur Aufklärungsphilosophie, zur Kritik der Aufklärungsphilosophie und zur feministischen Staats- und Nationenkritik gemacht hat. Ich will nur auf einen Text hinweisen, den sie geschrieben hat in der letzten Exit, der sehr lesenswert ist, wo die Liebe zu den Gesetzen im Staate ruht. Ja, und das war es auch schon. Schön, dass du da bist. Und dann übergebe ich dir das Wort. Prima. Ja, danke für die Einladung. Ich muss vorweg schicken, dass ich, ich werde ungefähr so 45 Minuten, eine Stunde circa reden. Und ich werde keine umfassende Bewertung von poststrukturalistischer Theorie abgeben. Also das könnte ich nicht nur gar nicht leisten. Das wäre, glaube ich, auch sozusagen so eine Art Erschlagen mit Vollständigkeit, das dann jeden politischen Gedanken platt machen würde. Was ich stattdessen mache, deswegen bitte ich euch da um ein bisschen Geduld. Ich erzähle zuerst eine Art Geschichte und Hinleitung zum Poststrukturalismus. Und ich konzentriere mich dabei auf jene seiner Eigenschaften, die in meiner Ansicht nach für die feministische Kritik interessant gemacht haben. Wenn ich feministische Kritik sage, dann muss ich also gleich noch eine Einschränkung vorweg schicken. Ich werde nur über Butler sprechen, aber auch nicht im Sinne einer Werkschau oder sowas, sondern so ein bisschen fragmentarisch. Wenn die Fragestellung feministische Kritik des Poststrukturalismus lautet, dann gibt es natürlich auch die Möglichkeit, über die feministische Kritik an Butler zu sprechen. Aber ich glaube, dass das hier nicht viel bringen würde, weil so Leute zum Beispiel wie Barbara Duden oder die Leibphänomenologinnen über die Unis hinaus kaum eine politische Rolle spielen. Was aber schon eine politische Rolle spielt, ist die antifeministische Kritik an Butler, die im Gefolge der Debatten um Poststrukturalismus auftritt und die sich meiner Ansicht nach dadurch auszeichnet, Butler so zu besprechen, dass ihr Gegenstand gleich mit entsorgt wird. Also eine bestimmte Art der Butler-Kritik, mit anderen Worten, deren Protagonisten sich ansonsten nicht durch rege feministische Theoriebildung auszeichnen, die möchte ich zurückweisen und versuchen, lieber meine eigene zu entwickeln. Ja, aus den Uniseminaren hinaus haben sich ja einige zentrale Annahmen des Poststrukturalismus nicht nur seit den 90er Jahren in die Linke hinein verbreitet, sondern sind zum Teil in den allgemeinsprachlichen Gebrauch gewandert. Also Diskurs ist zum Beispiel so ein Wort, das man verwenden kann, ohne dass man sich explizit mit Foucault beschäftigen muss. Andere Figuren sind nach wie vor deutlicher mit dem poststrukturalistischen Denken verbunden, etwa die Diagnose vom Verschwinden des Subjekts, die Annahme, dass es keine Wahrheit gibt und damit verbunden die Skepsis gegenüber einem positiv bewerteten geschichtlichen Fortschritt. Dass es kein Subjekt mehr gäbe, das ist jener Aspekt, entlang dessen ich also hier jetzt zuerst was über Geschichte und Erfahrung sagen möchte, auf die das poststrukturalistische Denken meiner Ansicht nach reagiert und reflektiert. Da hole ich ein bisschen aus. Im 18. Jahrhundert war die Entdeckung des Subjekts gleichzeitig die der Freiheit des Menschen. Der aufklärerische Geist des 18. Jahrhunderts richtet sich beherrschend auf Natur, findet mit Kant in der Natur jenes Gesetz vor, das auch sein Denken bestimmt und erst zu denken macht. Damit wird das revolutionär neue Verhältnis des Bürgers zur Welt und zu sich selbst ausgesprochen. Also das bürgerliche Subjekt erfährt sich durch seine individuelle Besonderheit hindurch als Repräsentant des Allgemeinen. Als radikal neue Qualität hat Hegel dieses Neue gefeiert als Sonnenaufgang. Der Mensch stellt sich auf den Kopf, auf den Gedanken. Gegen den Glauben an Autorität ist die Herrschaft des Subjekts durch sich selbst gesetzt worden und die Naturgesetze wurden als das einzig Verbindende des Äußerlichen mit Äußerlichem anerkannt. Die Herrschaft des Subjekts über sich selbst, das bedeutet die Konstituierung des Subjekts überhaupt. Das heißt, dass alle Autorität nur durch das Denken gelten kann, das Denken sich also selbstbestimmt. Diese Selbstbestimmung meint nicht nur Selbstdisziplin, sondern sie meint auch Freiheit im emphatischen Sinne. Die Freiheit liegt im Wissen um sich selbst, in der Bestimmung des eigenen Selbst und in Bezug auf die Natur, im Wissen um deren Gesetzmäßigkeit. Die Vernunft auch in der Welt wahrzunehmen, das hat bei den Menschen des 18. Jahrhunderts diesen Eindruck geschaffen, als würde alles neu geschaffen werden. Daher kommt der Sonnenaufgang. Aufklärung trat an mit einem Wort Adornos, um den Menschen die Angst zu nehmen. Mit der Entdeckung des Naturgesetzes verliert die Natur ihre Fremdheit, wird unter Kontrolle gebracht und nicht mehr als Bedingendes wahrgenommen. Der Gedanke schafft sich selbst, der Mensch schafft sich selbst. Das beinhaltet das Freiheitsversprechen der bürgerlichen Gesellschaft. Keine Herkunft, kein Anfang, keine Tradition, nur aktive Selbsttätigkeit des Geistes. Bekanntlich ist das ein Versprechen, das nicht eingelöst wurde. Die vernünftige, gute, freie Subjektivität kennt Voraussetzungen, die sie vergessen machen muss, um sich erhalten zu können. Sie tat das von Anbeginn an auf Kosten der Frauen, die zwar ebenfalls vom aufklärerischen Programm des Selberdenkens erfasst worden sind, denen aber unter der Drohung gesellschaftlicher Ächtung untersagt wurde, vom vernünftigen Resonieren zum gesellschaftlichen Handeln voranzuschreiten. Ihre Vernunft war in Kants Worten schön, das heißt passiv. Sie schafft und erhält sich nicht selbst, weswegen sie nicht vom Geist bestimmt war, sondern von dem, was die bürgerliche Gesellschaft dann immer ins Feld führt, wenn sie von ihrem Werden nichts wissen will, von Natur. Wenn man so einen Blick auf die Schriften und Werke von Frauen des 18. Jahrhunderts wirft, dann wird man erstaunt feststellen, dass zwar viele die erdrückenden Einschränkungen durch die neue Weiblichkeit und ihre Rechtlosigkeit natürlich vor allem kritisiert haben und darunter gelitten haben, aber dem Bund mit der Natur, zu dem sie verdammt worden waren, nicht gänzlich abgeneigt waren. Also so zum Beispiel eine Wissenschaftlerin, die zur Rezeption dieser neuen Weiblichkeitsideologie durch Frauen im 18. Jahrhundert geschrieben hat, hat den Verdacht geäußert, dass viele Frauen begeistert waren von dem Gedanken, an der Kultivierung des Menschen und der Gesellschaft teilzunehmen und mitzuwirken und dafür die Nachteile des neuen Geschlechterverhältnisses in Kauf genommen haben. Also was auch immer genau die Motivationen waren, das ist mir gerade nicht so wichtig. Es geht um die Teilnahme an einer Utopie eines unbezweifelbar Guten und Richtigen. Nach Jahrhunderten, Jahrtausenden der Knechtschaft nimmt der Mensch sein Schicksal in die eigene Hand, bestimmt sich selbst, erfährt sich als Handeln im Zentrum des Geschehens. Das ist der Punkt, den ich hier machen möchte. Denn 100 Jahre später, am Ende des 19. Jahrhunderts, ist dieses Gefühl der Bürger im Schwinden begriffen. Mit dem Aufkommen des Imperialismus, des Zeitalters der großen Kartelle, verschwindet die Macht des einstigen bürgerlichen Einzelunternehmers in dem Maße, in dem die Größe und die Macht des Staates wächst. Der einstige Herr seiner selbst fühlt sich durch die Aufklärung, durch die Dialektik der Aufklärung hindurchgegangen, plötzlich ausgeliefert. Nietzsche diagnostizierte das Ende der bürgerlichen Utopie und der Moral, das Auseinandertreten von Sein und Sollen und die Verwandlung der Menschen von Individuen in lebendige Maschinen, in eine Herde. Max Weber beschreibt etwas später die Bürokratisierung der kapitalistischen Ökonomie. Noch etwas später verschwindet aus der Wissenschaft der Ökonomie das einzelne Individuum gänzlich. Max Webers ganzes Denken kreist so zwischen 1904 und 1920, also im ersten Viertel des 20. Jahrhunderts, um die Genese und das Funktionieren einer restlos berechenbaren Welt von Tatsachen und Kausalrelationen, in der das gesellschaftliche Verhältnis nicht vernünftig vermittelt wird, sondern auf Machtkampf basiert. Als Liberaler ist er da auch in großer Sorge ob der gesellschaftlichen Tendenz. Er spricht von einem aufziehenden Gehäuse der neuen Hörigkeit, eine Wendung, wie sie dann später von der kritischen Theorie aufgegriffen wird. In einer solchen bürokratisch organisierten Gesellschaft als Menschenapparat gibt es keine individuelle Freiheit mehr, keine Spontanität und keine individuell handelnden Einzelnen. Es triumphiert das Kollektiv. Die Einzelnen erfahren sich als ohnmächtig und ausgeliefert. Ihren Höhepunkt erfährt dieser Eindruck auf den Schlachtfeldern des Ersten Weltkriegs. Das ist jetzt noch sehr weit vom historischen Ort des Poststrukturalismus entfernt, aber ich möchte an dieser Stelle festhalten, dass, wenn man einen Blick darauf wirft, an wem sich die poststrukturalistischen Theorien ihrerseits abarbeiten, dass man die Namen jener Zeit entdeckt, die Foucault die Krise der Repräsentation genannt hat. Also die poststrukturalistische Theoriebühne, wie ein Autor geschrieben hat, ist vorwiegend mit klassischen Modernisten besetzt. Also Flaubert, Proust, Bataille bei Roland Barthes, Nietzsche, Heidegger, Mallarmé und Artaud bei Derrida und so weiter. Klassische Modernisten meint hier Protagonisten einer Zeit, die in einer eher ästhetischen Theorie Moderne genannt wird. Also die Jahrhundertwende,

und die die Hegel-Lesart des 20. Jahrhunderts geprägt haben, also bei diesen Vorlesungen, wurde aus Hegels Negativität gegenüber der Substanz die Negativität des erkennenden Subjekts. Das hört sich so an: Wenn der Mensch aber wesentlich endlich ist, kann er nur dann völlig seiner selbst bewusst sein, wenn er seines Todes bewusst ist, heißt es dabei Kuschew in Anlehnung an Heidegger. Hegel schrieb Negation und Kuschew liest Auslöschung. Hat bei Hegel das vernünftige und dadurch freie Subjekt die Dinge negiert, um sie zu beherrschen, soll das unfreie Subjekt bei Kuschew stets seiner Auslöschung gewahr werden. Blanchot, der Schriftsteller, der die ideelle Negation mit Mord in Verbindung brachte, befand sich also durchaus in der Linie der Hegel-Lesart von Kuschew. Also die Zeilen von Blanchot, die stammen aus einem Text von 1947 und ich habe ihn zitiert, weil das Auffällige daran das gewählte Beispiel ist. Es ist eine Frau, die Blanchot bezeichnet, deren Tote als Folge seiner Sprache antizipiert. Peter Bürger hat das ganz hübsch kommentiert. Die Frau gibt das Leben, hat er gesagt, aber sie gibt auch das Leben des Wortes, das wir Literatur nennen. Das tut sie aber nur als Tote. Der tiefste Grund der Literatur ist ein Opferritual, in dem die Frau die Geopferte ist. Ich habe dieses Beispiel von Blanchot erwähnt, um darauf aufmerksam zu machen, dass trotz der rechtlichen Verbesserung der Situation der Frauen oder vielleicht sogar wegen ihr, das angesichts seiner Ohnmacht wild um sich schlagende männliche Subjekt nicht darauf verzichten kann, erneute Handlungsfähigkeit an der Weiblichkeit zu begründen. Der Aufruf sozusagen zur aktiven Selbstunterwerfung, zur Selbstopferung, zum Leben als Vorlauf zum Tode, wie ihn dann Heidegger verkünden wird, lässt auch das Geschlechterverhältnis nicht unberührt. Also weil genau das ist dann gefolgt auf die Integration in den Menschenapparat Staat, die verwaltete Welt, ist genau dieser Appell von Heidegger zum Selbstopfer gefolgt. Als frei und handlungsfähig beweist sich, wer bereit ist, für Volk und Vaterland in den Tod zu gehen, aufzugehen in der eigenen Rasse. Der Ausweg sozusagen zur Rückgewinnung der Handlungsfähigkeit, die Verleugnung des Subjekts, um es zu ermächtigen, ist also nur von einer Seite betrachtet ein Verschwinden, weil der Tod des Subjekts ist gleichzeitig seine Wiederauferstehung in neuem Gewand. Ohnmachtsgefühle sind die Kehrseite von Omnipotenzfantasien, hat Robert Bösch in einem Aufsatz über Lacan geschrieben. Wenn man Blanchot betrachtet, dann ist das auffällig, weil er seine Sprache ja auch als tatsächlich mächtig genug wähnt, den Tod anzukündigen. Also dieser Wunsch, das Subjekt wieder mächtig werden zu lassen, dieses jetzt erst recht im Stadium seines Niedergangs, hat auch mit einer anderen Niederlage zu tun, die man erwähnen muss. Nachdem im Ersten Weltkrieg die Arbeiterklassen aller Länder bis auf eines nicht sozialistische Revolution gemacht haben, sondern Vaterlandsverteidigung, lag diese Option nicht mehr auf der Hand, beziehungsweise wandten sich all jene, die diese Option fürchteten, das Subjekt Rettung in Gestalt seiner Erweiterung zu, zum schließlich rassisch begriffenen Kollektiv. Ich habe diesen historischen Ausflug gemacht, damit deutlich wird, dass die Poststrukturalisten, die dann nach dem Zweiten Weltkrieg geschrieben haben, beim besten Willen kein aufklärerisches Subjekt mehr vorfinden konnten, sondern im Gegenteil es mit einem zu tun haben, das die Resultate von Faschismus und Nationalsozialismus verinnerlicht hat. Man kann das an Foucault sehen, der im ersten Band von Sexualität und Wahrheit in der Wille zum Wissen Folgendes über sein Material schreibt. Die Analyse der Vererbung rückt, sagt er, den Sex in die Position einer biologischen Verantwortlichkeit für das Menschengeschlecht. Der Sex konnte nicht nur von spezifischen Krankheiten befallen werden, sondern er konnte auch, wenn man ihn nicht kontrolliert, Krankheiten übertragen oder für die künftigen Generationen erzeugen. Er schien somit am Ursprung eines pathologischen Kapitals für die Gattung zu stehen. Also Foucault schreibt nicht über Sexualität als Geschichte sexueller Verhaltensweisen, das sagt er auch am Anfang des Buches deutlich, sondern er schreibt, Zitat, über den Komplex Perversion, Vererbung, Entartung, über eine enorme Ausweitung des Sexuellen. Er reagiert damit, hat Justin Mundy kommentiert, auf eine historische Situation, in der offen libidinöse Bindungen auch dort zu finden sind, wo sie dem engen Begriff nach nichts zu suchen haben. In der Liebe zu Volk, Führer und Vaterland, genauso wie in der Werbung für Zigaretten und Autos. So kommt Foucault auf die naheliegende Idee, dass der Sex nicht nur etwas ist, das von der Macht unterdrückt wird, sondern sie seinerseits hervorbringt. Die Macht wird produktiv. Also wobei man sagen muss, er theoretisiert nicht die Politik der Rassenbiologie selbst, sondern ihre durchgesetzten Resultate. Also der Wille zum Wissen ist bereits der demokratisierte Führerbefehl, könnte man sagen. Die individualisierte, integrierte oder inkorporierte Frage, habe ich die richtige Natur? Foucault sieht sich demnach einem Subjekt gegenüber, das nicht mehr auf dem Kopf steht, sondern, nachdem er sich geweigert hat, sich auf die Füße zu stellen, das Programm verkündet, sich seinen Schädel blutig schlagen zu lassen, um die Kopfschmerzen zu vertreiben, und anschließend diese Tätigkeit in Eigenregie als lustvolle übernimmt. Also, mir geht es um den Punkt, hatte sich zu Beginn seiner Herrschaft das Subjekt als selbstreflexives begriffen, als Ich im individuierenden Allgemeinen, wird hier in den Worten von Justin Mundy das Körper-Ich als Allgemeines gesetzt. Hier wird dann nicht nur das Private politisch, sondern auch umgekehrt die Politik privat, und so erklärt sich die aus liberaler Perspektive erhobene Forderung nach Anerkennung sexueller, kultureller und sonstiger Differenzen. Also es gibt bei Foucault jetzt zwar einerseits eine sehr deutliche Aussage darüber, was sein Material ist, andererseits verlängert er seine Ergebnisse historisch nach hinten. Aus der Kritik des Subjekts, das den Willen zum Wissen hat und damit streng genommen kein Subjekt mehr ist, erfolgt die Annahme, dass es dieses Subjekt nie gegeben hat. Also es ist bei Foucault nicht geschichtlich entstanden, und hervorgebracht ist es durch etwas, das auch sein Verschwinden denkbar machen soll. Also Foucaults Projekt ist kritisch motiviert. Für die feministische Theorie ist das ein vielversprechender Anknüpfungspunkt. Von Foucaults sozusagen, ich sag mal, Verflüssigung der postfaschistischen Natur des Subjekts aus, sieht es so aus, als ob damit die Rede von der weiblichen Natur ebenfalls zurückgewiesen werden kann. Also bevor ich dazu komme, will ich noch was über einen möglichen zweiten Anknüpfungspunkt sagen, der den Poststrukturalismus für den Feminismus interessant macht. Und ich denke, das hat was mit der Form des Schreibens der poststrukturalistischen Autoren zu tun. Das liest sich ja ganz anders als klassische Philosophie. Das ist was Spielerisches, da geht es um Wortassoziationen, das ist literarischer sozusagen, das ist ein Zurückweisen des logisch-deduktiven Vorgehens. Und das scheint jenen feministischen Positionen entgegenzukommen, die damit kämpfen, dass Frauen in den allgemeinen Begriffen der klassischen Philosophie, also genau in diesem logisch-deduktiven Vorgehen, nicht nur als Personen nicht vorkommen, sondern dass diese allgemeinen Begriffe auch auf Kosten der Frauen konstituiert werden. Dieser klassischen Philosophie gegenüber hat Foucault einen Zusammenbruch philosophischer Subjektivität konstatiert, und er hat sich auch bemüht, als Autor dem Rechnung zu tragen, also wie er schreibt. Er versucht, das merkt man, wenn man das liest, er versucht, seine Gedanken nicht zu exponieren, sondern sich sozusagen an sie heranzuschreiben, sie zu umschreiben, sie im Text entstehen zu lassen. Und das ist eine Absetzbewegung gegenüber dem, was er kritisiert. Um das nochmal so aufzurufen, Adorno hat im Jargon der Eigentlichkeit, also das bedeutungsschwangere Dröhnen von Heidegger und Co., gesagt, dass alleine deren Tonfall von Heidegger und Co. schon anzeigt, dass ein Gesagtes aus der Tiefe des Subjekts komme, dass sich die eigentlichen Gebärden als Rede der ganze Mensch in der Pose existenziellen Ernstes. Und demgegenüber versucht Foucault in kritischer Absetzbewegung davon, als Autor hinter seinen Text zurückzutreten. Also nicht aus der Tiefe des Subjekts kommen zu sprechen. Und ich denke, dieses Zurücktreten erzeugt dieses eher literarische Schreiben. Und das sieht jetzt sehr vielversprechend aus, aber ich glaube, das ist dann doch nicht ein feministischer Pluspunkt per se. Das kann man an diesem Beispiel von Blanchon sehen. Man kann vielleicht sogar vermuten, dass die schreibende Selbstauflösung des Autorensubjekts, also sein sozusagen aktives sich bewusstlos machen, einhergeht, also nicht erzeugt, sondern einhergeht mit einer drastischen Form, einer neuen Form der Misogynie, die also anders als sie im Tonfall der Galanterie des 18. Jahrhunderts mitschwingt. Also plötzlich ist nichts mehr romantisch, sondern es wird von der toten Frau gesprochen. Also man kann ja auch rein empirisch feststellen, dass von dieser Relativierung des Autorensubjekts noch keine direkte Linie zum Geschlechterverhältnis geht. Also Foucault verfasst ein ganzes Buch über Sexualität und sagt kaum ein Wort zum Geschlechterverhältnis. Dann kann man natürlich auch noch sehen, dass die Foucault, Derrida, Lacan Exegeten, also wenn man an die Unis sieht, jetzt auch nicht ein Zusammenhang sind, die sich durch einen besonders hohen Frauenanteil auszeichnen würde. Also diese neue Form des Schreibens, ich habe jetzt unzulässig Blanchot und Foucault zusammengeworfen, aber um das Argument zu machen, diese neue Form des Schreibens ist zwar interessant, aber bietet nicht notwendig Raum für die weibliche Erfahrung. Deswegen zurück zum ersten Anknüpfungspunkt, weil es mir wichtig war, darüber nachzudenken, warum knüpft feministische Theorie an den Poststrukturalismus an? Dieser erste Anknüpfungspunkt, das Versprechen auf Freiheit vom Naturzwang. Also hat sich die Verteidigung der gesellschaftlichen, emotionalen, sexuellen Unterordnung von Frauen seit Anbeginn der bürgerlichen Gesellschaft auf Natur berufen? Hat jeder politische Kampf um Rechte und Gleichheit entweder versuchen müssen zu beweisen, dass auch die weibliche Natur Vernunftfähigkeit mit einschließt, oder diese Natur in Bausch und Bogen musste diese Natur in Bausch und Bogen zurückweisen? Als Höhepunkt dieser Zurückweisung durch den Feminismus gilt bis dato das Werk von Judith Butler. Butler schreibt mit dem Ziel, anhand von allem, was von der Norm Sexualität abweicht, diese Norm als hergestellte, als gesellschaftliche Konvention zu erschüttern. Sie geht von einem Resultat einer geschichtlichen Bewegung aus, nach der nicht nur die Frauen vom Geschlecht bestimmt sind, sondern auch Männer, weshalb, könnte man spekulieren, sich auch Männer für sowas wie sexuelle Befreiung zu interessieren begonnen haben. Also sie knüpft an Foucaults Kritik der Repressionshypothese an, die ja gegen die Prediger sexueller Befreiung in den 60er Jahren, also gegen Wilhelm Reich und Marcuse, entwickelt hat. Daran knüpft sie an. Sie schreibt in Gender Trouble, die genealogische Kritik lehnt es ab, nach den Ursprüngen der Geschlechtsidentität, der inneren Wahrheit des weiblichen Geschlechts oder einer genuinen, authentischen Sexualität zu suchen, die durch Repression der Sicht entzogen wurde. Und Nachsatz, die dann zum Wohle der Menschheit bloß befreit werden müsse, statt festzuhalten, dass das schon längst geschehen ist. Also sie übernimmt diese Foucault-Position. Das passt. Also Ende der 60er Jahre hat auch die beginnende Frauenbewegung festgestellt, dass die Triebbefreiungsideen, die es da so gab, keinesfalls sich zu ihrem Vorteil entwickelt haben. Foucault bietet in Butlers Augen nun an, das Vorgängige, den Sexus, als Nicht-Vorgängiges zu entlarven und damit der gesellschaftlichen Zuweisung von Geschlecht den Boden zu entziehen. Also sie knüpft, das ist auch wichtig, aber nicht bruchlos an Foucault an, der, also wie gesagt, für eine Feministin nicht viel von explizitem Interesse gesagt hat. Sie kritisiert Foucault. Sie schreibt in Gender Trouble, einerseits möchte Foucault zeigen, dass es keinen Sexus an sich gibt, der nicht durch die vielschichtigen Interaktionen zwischen Diskurs und Macht hervorgebracht wird. Andererseits existiert anscheinend durchaus eine Vielfalt der Lüste an sich, also das nimmt Foucault an, die nicht als Effekt von was zu verstehen ist. Und damit, sagt sie, ist Foucault nicht so weit entfernt von denen, die er kritisiert. Sie macht das an Foucaults Einleitung zu den Tagebüchern von Herculine Barbin, eines im 19. Jahrhundert in Frankreich lebenden Hermaphroditen. Also diese Tagebücher von Barbin hat Foucault rausgegeben und eingeleitet. Und sie weist da scharf was zurück, was sie beschreibt als romantisierende Darstellung Foucaults, nämlich dass der zunächst als Mädchen aufgewachsene und dann im Erwachsenenalter zur Annahme einer männlichen Geschlechtsidentität gezwungene Babin vor dieser staatlichen Zwangsbehandlung eine glückliche Welt der Lüste hätte genießen können. Butler sagt demgegenüber, dass ein intersexuell bestimmter Körper keinesfalls als fähig zum Spiel der Lüste romantisiert werden darf, dass man aber an einem solchen Körper was feststellen kann, nämlich sehr gut feststellen kann, Zitat, welche gesellschaftlichen und Verfahren und Konventionen diese Form der Sexualität hervorbringen. Also ich referiere das, weil das eine von den Passagen ist, wo sie sagt, dass in ihren späteren Worten queere Geschlechtsidentitäten insofern den Herkömmlichen nicht positiv entgegengesetzt werden können, weil sie nicht das ganz andere der Herkömmlichen sind. Also man kann also, denke ich, bei Butler auch Argumente gegen die Hoffnung, die politische Hoffnung auf spielerische Identitätsverwirrung als politische Praxis rauslesen. Ihre Kritik an Foucault ist nämlich, dass sie, sagt sie, anstelle der Eindeutigkeit keine Vielfalt entdecken kann und dass es nichts zu feiern gibt. Stattdessen, schreibt sie, stehen wir vor einer fatalen Ambivalenz, die durch das prohibitive Gesetz hervorgerufen wird, das ungeachtet der Effekte fröhlicher Streuung nichtsdestoweniger in Herkulins Selbstmord gipfelt. Also so viel nebenbei dazu, dass Butler nicht in der Lage wäre, von Leid zu sprechen. Meiner Meinung nach, sagt sie, ist die Sexualität, die nach Ansicht von Foucault und Herkulin außerhalb jeglicher Konvention stehen soll, gerade von diesen Konventionen geprägt. Gleichgültig, ich bin noch bei Butler, gleichgültig, ob es sich hier um eine Sexualität vor dem Gesetz oder um eine widernatürliche Übertretung außerhalb des Gesetzes handelt, diese Einordnungen treten stets innerhalb des Diskurses auf, der die Sexualität erst hervorbringt. Was genau, Entschuldigung, bringt jetzt die Sexualität bei Butler hervor? Was bringt sie nicht hervor, vielleicht zuerst, weil das ist ihre eigene Argumentationsbewegung in Gender Trouble. Zunächst ist es nicht das anatomische Geschlecht. Wenn es nicht mehr das anatomische Geschlecht ist, das die Geschlechtsidentität determiniert, dann muss sie doch etwas anderes erzwungen werden. Und sie wird erzwungen bei Butler, sie ist nicht frei wählbar. Denkt man, sagt sie, Zitat, den kulturell bestimmten Status der Geschlechtsidentität als radikal unabhängig vom anatomischen Geschlecht, wird die Geschlechtsidentität zunächst zu einem freischwebenden Artefakt. Dass sie das nicht ist, das liegt für Butler auf der Hand. Andererseits kann die Kultur, sagt Butler, nicht auf dieselbe Art und Weise determinieren wie die Biologie, sonst hätte sie mit ihrer Kritik ja nichts gewonnen. Ihr berühmtes Argument lautet daher, die Biologie hat noch nie determiniert, im Gegenteil, lässt die diskursive Praxis die Biologie bloß so aussehen, als hätte sie das. Also sie macht dann so eine Argumentationskette und im Verlauf dieser Argumentation grenzt sie sich von anderen Theoretikerinnen ab, die zwar ebenfalls natürlich nicht auf dem Standpunkt der Biologie stehen, aber ihrer Ansicht nach nicht radikal genug die Gleichzeitigkeit von Unterdrückung und Produktivität, Hervorbringung denken. Also an Simone de Beauvoir und an Monique Wittig weist sie deren Subjektbegriffe zurück, an Lacan und seiner feministischen Kritikerin Irigaray das Gesetz des Vaters als ein vorgängiges, mit dem sie nicht glücklich ist. Und dann passiert was Eigenartiges bzw. Widersprüchliches, das meiner Ansicht nach beide Bücher Gender Trouble und Bodies That Matter durchzieht. Also nachdem sie Beauvoir, Wittig, Lacan und Irigaray besprochen hat, sagt sie, okay, zurück zu Foucault. Und während sie an anderer Stelle Foucaults Jubel über die grenzüberschreitenden Potenziale geschlechtlich nicht eindeutiger Sexualität zurückgewiesen hat, macht sie es plötzlich selbst. Wenn also, heißt es in Gender Trouble, die regulierenden Funktionen von Geschlecht und Geschlechtsidentität selbst vielfältig angefochtene Schauplätze der Bewegung sind, bietet gerade die Mannigfaltigkeit ihrer Konstruktion die Möglichkeit, mit ihrer Pose scheinbarer Eindeutigkeit zu brechen. Also es ist, als ob ihre Feststellung, es gibt kein Außen, das nicht vom Innen als Außen konstruiert ist, hier sozusagen irgendwas befreit hätte, statt, was man ja auch annehmen könnte, sozusagen Resignation zu produzieren. Es gibt, macht sie deutlich, weder ein Außen, auf das sich die Herrschaft berufen kann, noch ein Außen, von dem aus die feministische Rettung zu erwarten wäre. Kommt kein Schiff, kommentierte meine Genossin Tagedieb in dieser Einsicht. Die Trauer, die sie empfindet, wenn sie Herkulins Geschichte liest, wandelt sich da plötzlich zur Eröffnung von Möglichkeiten. Es ist so, also war mein Eindruck, als hätte Butler selbst schon auch ein bisschen an die Macht der Biologie geglaubt und nun an die Freiheit davon, die vielfältige Diskursverschiebungen erlaubt. Ich weiß nicht, ob der Schwung bloß aus der Freude stammt, eine neue Entdeckung gemacht zu haben oder ob die Last traditioneller politischer Frauenbewegungen, die sie abschütteln will, so groß war, dass nach dem Aufatmen gleich eine neue politische Praxis am Horizont auftaucht. Vielleicht, spekuliere ich mal, befreit sie sich damit auch vom Niedergang der Frauenbewegung. Während ansonsten Geschichte nicht so leicht abzuschütteln ist, erlaubt der Frauenbewegung ihre erzwungene Geschichtslosigkeit immer wieder neu anzufangen. Also das kann nicht ganz sein, weil es dieses Moment der Trauer in Butlers Arbeit immer wieder gibt und insofern ein Widerspruch vorhanden ist, also eine Pendelbewegung zwischen, ich sag mal, es gibt nichts zu feiern und politischem Optimismus. Sie sagt also, es gibt kein Außen, das seine Form nicht von einem Innen bekommen hat und das Innen dadurch erzeugt. Gibt es kein Außen, das ist ein vielfach geäußerter Vorwurf an Butler, dann kann ja gar nicht kritisiert werden, dann von wo aus sollte das geschehen? Butler hat damit kein Problem und wie ich finde, zu Recht. Denn für Frauen, die sowieso stets gänzlich aus dem Geschehen rausgefallen sind, weder auf der Subjekt- noch auf der Objektseite verortbar waren, hat es diesen archimedischen Punkt, der der Artikulation ihrer Erfahrungen Gewicht verliehen hätte, ohnehin nie gegeben. Feminismus lässt sich nicht immanent deduzieren und nicht beweisen und kein Außen. Das hat zu Zeiten der Herrschaft des universellen Patriarchats in den 70ern auch keine Frau daran gehindert, für ein Frauenhaus zu kämpfen. Womit Butler aber ein Problem hat, ist der Umstand, dass ihr mit dem biologischen Geschlecht nicht gleichzeitig die Universalität der Unterdrückung abhanden kommen darf. Also die Biologie determiniert nicht, aber deswegen ist hier noch lange nichts frei wählbar. Sie fragt also, wie stellt sich der Zwang her? Nicht von Fall zu Fall, sondern regelmäßig. Also ich konnte bei meiner Butler-Lektüre lange nicht entscheiden, ob sie die Herstellung von Geschlecht jetzt psychoanalytisch denkt oder nicht. Einerseits verwendet sie viele Seiten in Gender Trouble und in Bodies That Matter auf die Debatte von Freud, Lacan und Irigaray. Also im ganzen zweiten Kapitel von Gender Trouble geht es um Verbot, Tabu, Aggression, Angst und die Melancholie der Geschlechtsidentität. Andererseits spricht sie dann vom Gesetz, dessen Zitation den Geschlechtskörper als reine, sich permanent wiederholende Gegenwart herstellt und hat dann damit nichts mit Psychoanalyse gemein. Das Annehmen des Geschlechts, also wie passiert es denn nun, ist in Bodies That Matter eine zitatförmige Strategie oder resignifizierende Praxis. Und weiter, das Ich und dessen Positionen werden lediglich sichergestellt, indem sie wiederholt angenommen werden, wodurch die Annahme kein vereinzelter Akt oder vereinzeltes Ereignis ist, sondern wiederholbare Praxis, also Wiederholung in Form eines Zitats. Und dann sagt sie, und eine Zitierung wird zugleich eine Interpretation der Norm und ein Anlass sein, die Norm selbst als privilegierte Interpretation aufzudecken. Also es ist ein performativer Akt, der auf einer Oberfläche geschieht. Also es gibt da nur zwei analytisch getrennte Ebenen, das, was zitiert und das, was zitiert wird. Es gibt kein Unbewusstes. Also wir tun mit Butler unser Geschlecht selbst, aber wir sind keine Subjekte. Dabei versteht sie Subjekt ähnlich wie das, was Foucault als Gegenstand seiner Kritik vor Augen hatte. Sie hat es also mit einem Subjekt zu tun, von dessen einstiger Vernunft und Individuum durch das Allgemeine bloß das repressive Moment, die Selbstdisziplin, übrig geblieben ist, die ihrerseits, also das soll ja kritisch sein, um ihr Verschwinden denken zu können, von Foucault und auch von Butler als Effekt hervorgebracht gedacht wird, als Wirkung ohne Ursache. Einerseits ist das Ich bei ihr leer, bloße Form. Andererseits ist es, weil es ohne Geschlechtsidentität nicht zu haben ist, sein Geschlecht. Dem Ich und seinem Geschlecht gehen die verfestigten Praxen anderer Ich voraus. Sie sagt, wo ein Ich vorhanden ist, das sich äußert oder spricht und damit eine Wirkung im Diskurs erzielt, da ist zuerst ein Diskurs, der dem Ich vorhergeht und es ermöglicht, in der Sprache die zwingende Stoßrichtung seines Willens bildet. Also das sozusagen gesellschaftliches, kritisch, analytisch Vorrang vor dem Einzelnen hat, dem Einzelnen vorhergeht und ihn als Einzelnen erst ermöglicht, das ist ja eine Grundeinsicht der Kritik der idealistischen Philosophie seit Marx, schreibt sie auch selber. Was Butler von Marx unterscheidet, um es ganz grob zu sagen, sind die Elemente ihrer Analyse, die Form ihrer Herstellung und damit ihr Verhältnis zueinander. Also Diskurs statt Gesellschaft, Sprache als Medium der Reproduktion von Gesellschaft wie einzelnem Ich und vor allem Matrix statt Verhältnis. Sie denkt das Verhältnis von Einzelnem und Ganzen in deskriptiv-funktionalen Kategorien, in Abweichung und Entsprechung, Plus und Minus. Während das Ich schon vom Ganzen der Matrix bestimmt ist die Matrix bei ihr nicht mehr als die Summe der Praxen der einzelnen Ichs. Wobei das Ich ist bestimmt, das ist nicht ganz richtig, weil es ist primär die Instanz der bloßen, leeren Wiederholung von Zitationspraxen. Was es tut, sagt sie, ist mimetisches Nachahmen der Norm. Also dieser Akt der Zitation, weil der kein Resultat hat, außer einen neuen Akt, da lagert sich sozusagen nichts ab, da gibt es keine Erfahrung, sondern nur Wiederholung. Also das Ich bei ihr hat keine Geschichte oder Entwicklung. Also wie sie das alles scheinbar Vorgängige in den Diskurs reinholt, fällt ihr meines Erachtens politisch auf die Füße. Wenn alles auf derselben Ebene stattfindet, dann kann sie zum Beispiel nicht mehr zwischen gesellschaftlich imaginierter Weiblichkeit und den realen Frauen unterscheiden. Also bei der Butler-Rezeption oder der politischen Praxis, die sich auf Butler beruft, da wird das meiner Ansicht nach besonders deutlich. Zum Beispiel, wenn es um die Strategie der Sichtbarmachung von Frauen, Lesben, Queers und so weiter in der Sprache geht. Dagegen ist nichts zu sagen, aber die Veränderung der Repräsentation ist nicht bereits die Veränderung der Sache selbst, die repräsentiert wird. Wenn ich das in meiner Politik nicht unterscheide, dann kann ich maximal sowas wie einen radikal-feministischen Zwischenraum erreichen, aber keine Überwindung der Notwendigkeit, dauernd um den radikal-feministischen Zwischenraum kämpfen zu müssen. Also auf gewisse Weise lädt Butler dazu ein, die Macht der heterosexuellen Matrix für so absolut zu halten, dass die psychische Realität davon nicht abweicht, der Effekt auch wirklich nur eine Spiegelung ist. Also sie wird dem sofort widersprechen an der Stelle. Sie würde sagen, es gibt zwar einen Wiederholungszwang, aber der darf nicht total sein, weil ich kann damit weder sonst die Abweichung erklären, noch habe ich was gewonnen gegenüber der Annahme von Biologie. Sie sagt, nur wenn in den Konstruktionsmechanismen der Geschlechtsidentität zugleich die Kontingenz dieser Konstruktion impliziert ist, ist der Gedanke der Konstruiertheit per se nützlich für das politische Projekt, den Horizont möglicher Konfigurationen der Geschlechtsidentität zu erweitern. Also sie sagt Kontingenz, statt das Wort zu gebrauchen, das ansonsten die Grenze des Verallgemeinerns benennt, nämlich Gewalt. Würde sie Gewalt sagen, würde der Satz nicht im politischen Optimismus münden können. Also zum einen wird die heterosexuelle Matrix bei ihr herbeizitiert, also gemacht. Zum anderen kann sie nur verschoben, nicht verlassen werden, weil, denke ich, also bin ich mir nicht sicher, warum, aber ich glaube, weil sie dieses Verlassen nur als individuellen Akt sich vorstellen kann. Also sie sagt in Bodies That Matter, nichts von alledem ist so gemeint, dass Identität geleugnet, überwunden, ausgelöscht werden soll. Niemand kann der Forderung, überwinde dich selbst, ganz entsprechen. Und so kommt dieser Widerspruch bei ihr zustande. Obwohl bei Butler die permanente performative Situation des Zitierens das Geschlecht in jedem Moment herstellt, kann es kein Jenseits des Zitats geben, ist die Hoffnung generierende Kontingenz gleichzeitig allmächtige Gewalt. Absolute Freiheit zur Entwerfung des eigenen Selbst und absolute Unterwerfung unter die Formen, in denen das vonstatten geht, fallen hier zusammen. Butler ist sich der Denkfigur bewusst. In Gender Trouble beschreibt sie die ältere Variante davon als das Changieren zwischen Wille, Freiheit und Determinismus. Aber meines Erachtens kommt sie selbst da nicht raus. Auch sie spielt zwischen Determinismus des Geschlechts und Freiheit zum Geschlecht Ping-Pong. Also, und dieses Problem ist alt. Seine politische Entsprechung in den 70er Jahren zum Beispiel lautete, Frauen sind Opfer versus Frauen machen sich selbst zum Opfer. Letzteres ist zwar ein Freiheitsgewinn, bezeichnet aber im Endeffekt nur den selbstbestimmten Vollzug des weiblichen Geschlechtscharakters, wie die zweite Frauenbewegung auch begonnen hat festzustellen. Es gibt, um Kant zu paraphrasieren, ein Interesse des männlich Allgemeinen, also wie ich das im Unterschied zu Butler nennen würde, an diesem Widerstreit. Beide Betrachtungsweisen, das weibliche Geschlecht kommt unabänderlich von irgendwoher, Gott, Natur, Gene, egal, und das weibliche Geschlecht wird veränderlich von irgendwas, Erziehung, Eltern, Schule, Gesellschaft, gemacht, konstruiert, führen damit zum gleichen Ergebnis. Sie schließen sich nicht aus. Sie sind Alternativen desgleichen, weil das Unabänderliche die Natur der Gesellschaft ohnehin immer schon gemacht, also veränderlich war. Also der Gesellschaft vorzuhalten, dass die Natur des Geschlechts gemacht ist, das war, wenn man zum Beispiel in die Aufklärung blickt, der Gesellschaft selbst immer schon bewusst. Also in der Aufklärung war es nämlich wirklich noch bewusst. Das war ihr eigenes Programm. Insofern spielt man ihr bloß die eigene Melodie vor, die zwar zum Tanzen bringt, aber nicht das Programm überstreitet. Das ist auch bereits meine eigene Kritik an Butler. Die beiden Bücher Gender Trouble und Bodies That Matter habe ich gelesen als großen Nachweis von Veränderbarkeit als solcher. Vielleicht ist es kein Wunder, dass dieser Nachweis an die Stelle konkreter Veränderung tritt in dem Moment, in dem die Frauenbewegung im Niedergang begriffen ist und die Rückzugsposition lautet, vergesst nicht, dass es anders sein könnte. Dem allgegenwärtigen, es ist nun einmal so, wird dann, es muss aber nicht so sein, entgegengehalten. Und das ist ja einerseits notwendig und immer wieder notwendig und andererseits ist es unbefriedigend. Zum Beispiel, weil aus dem Nachweis der Veränderbarkeit alle möglichen Schlüsse gezogen werden können. Vielleicht habt ihr, ich glaube, es war im letzten Jahr, diese kleine Debatte um das Buch der ehemaligen Taz-Chefin Basha Mika mitgekriegt, die genau aus der Konstatierung von es ist veränderbar den Schluss gezogen hat, den Frauen mangelnde Willensschwäche und Feigheit vorzuwerfen, statt mal so richtig die Karrierechance zu ergreifen. Demgegenüber kann man mit Butler natürlich sofort sagen, es gibt aber einen Wiederholungszwang. Andererseits kann man aber auch mit Butler sagen, es gibt so viele Möglichkeiten der Verschiebung des Diskurses. Das meine ich mit der Pendelbewegung, die ihre Texte durchzieht. Veränderbarkeit als solche zu beweisen, ist nur ein Moment. Wenn die politische Praxis sich darin erschöpft, nachzuweisen, dass sie grundsätzlich möglich wäre, hat sich nicht viel geändert. Herkulins Anatomie, sagt Butler, fällt nicht aus den Kategorien des Sexus heraus, sondern bringt deren konstitutive Elemente durcheinander und teilt sie neu auf. Das unentschiedene Neue enthüllt das vermeintlich Normale als Illusion und es wird flugs reintegriert. Ein Schicksal, das jede kritische politische Betätigung kennt. Die Bewegung ist damit immer die gleiche. Das Abweichende denunziert die Selbstverständlichkeit der Normalität. Die Normalität zeigt sich dehnbar und umarmt mit festem Griff. Ein anderer Sex, ein anderes Geschlecht, ein Dazwischen, ein Queer, ein Trans kann damit nicht als solches kritisch sein. Aber es enthüllt das, was noch nicht integriert ist. Das stellt Butler auch selbst fest. Aber sie bewegt sich innerhalb dieser Bewegung. Sie macht sie nicht thematisch. Also dieser Nachweis, dass auch der vermeintliche Dreh- und Angelpunkt weiblicher Inferiorität, der Referenzpunkt, von dem aus Normales und Abweichendes sich trennen, die Natur des Körpers, dass die ihrerseits hergestellt ist, folgt einer klassischen feministischen Denk- und Argumentationsbewegung. Leider ist der Hinweis auf die Herstellung weder synonym für die Kritik selbst und schon gar nicht für die konkrete Abschaffung. Man kann, glaube ich, sogar umgekehrt was beobachten. Die Feststellung der Uneindeutigkeit des biologischen Geschlechtsunterschiedes, also die Biologie selbst weiß das ja auch nicht, die streiten sich ja auch permanent, wo das jetzt eigentlich festzumachen sei mit dem Geschlecht, diese Feststellung der Uneindeutigkeit scheint nichts grundsätzlich an der weiblichen Lebensrealität zu ändern. Im Gegenteil scheint das gesellschaftlich zunehmende Wissen um die Konstruktion der Geschlechter eher dazu zu führen, dass sie umso verbissener auch konstruiert werden. Also das Faktum einer weiblichen Bundeskanzlerin zum Beispiel scheint genauso wenig als Beweis zu taugen, dass Frauen sehr wohl können, wie das neueste wissenschaftliche Ergebnis der Biogenetik zum Thema Uneindeutigkeit von Geschlecht. All das sind niemals Beweise gegen Geschlecht, weil diejenigen, die sich eigentlich von Beweisen beeindrucken lassen müssten, die Wissenschaftlerinnen, nämlich trotz dieser sich ansammelnden Fakten, die die weibliche Freiheit vom Naturzwang belegen, nie aufhören mit ihrer permanenten biologisch-genetischen oder verhaltensbiologischen Suche nach der Geschlechterdifferenz, sondern die produzieren immer neue Studien und Theorien desgleichen. Also vom Alltagsverstand gar nicht zu sprechen, dem die Geschlechterdifferenz so selbstverständlich gegeben ist, wie das Stirnrunzeln einsetzt, wenn einem kleinen Jungen ein rosa T-Shirt angezogen wird. Gut getimt. Die Begriffe uneigentlichen Sprechens, die sich vom postdoktoralistischen Denken aus verbreitet haben, also sozusagen losgelöst haben, ein Eigenleben gewonnen haben, Diskurs, Konstruktion, Kontingenz, der Jargon der Uneigentlichkeit, um eine Wendung des Genossen Mandel zu verwenden, ist verständlicherweise attraktiv für den Feminismus und allemal die bessere Alternative zu Natur, weibliche Bestimmung und anderer schwadronierender Bezeichnungen für Schicksalhafte. Allerdings darf Frau, denke ich, nicht übersehen, dass der Jargon der Uneigentlichkeit sich mittlerweile so weit durchgesetzt und verbreitet hat, wieder sein Vorläufer, von dem er sich einst kritisch abgesetzt hat. Also ich will sagen, es sollte misstrauisch machen, wenn man sieht, dass etwa die Biologie, die Genetik selbst ihren Gegenstand in Termini bestimmen, die dem postdoktoralistischen Duktus verwandt sind, also die Gene sind konstruiert. Ich will sagen, in dem Moment, in dem das Vokabular der Kritik zu jenem des Gegners wird, sollte man die eigenen Theorien sich neu ansehen. Also eine Fußnote übernimmt die feministische Kritik die Position, dass es das Subjekt-Derivat in seiner heutigen Form eigentlich immer schon gegeben hat, dass es keine Geschichte kennt, werden damit auch die politischen Kämpfe gestrichen, die sich an seiner jeweiligen Form abgearbeitet haben. Also der Vorwurf der Ignoranz an Butler gegenüber der Frauenbewegung, also der innerfeministische Vorwurf, ist nicht unberechtigt. Auch der Vorwurf, dass es im Grunde genommen nicht besonders radikal ist, am Ende zu sagen, über Identität und ihre Wiederholung kommen wir nicht hinaus. Kritik des feministischen Postdoktoralismus, die allerdings die allergischen Reaktionen übersieht, also diese verzweifelt wütenden Seminarteilnehmer von meistens Männer von Butler-Uni-Seminaren etwa, die nur zu gern einfach die Hosen runterlassen wollen, um definitiv zu beweisen, dass da nun einmal Biologie und Bedeutung sei, diese allergischen Reaktionen sollte eine brauchbare Postdoktoralismus-Diskussion nicht einfach ignorieren. Man kann dem Postdoktoralismus Heideggerei nachweisen, Verrat am Versprechen der Aufklärung und so weiter. Das Urteil mag stimmen, aber erstens sollte einem auffallen, wie seltsam es ist, ausgerechnet eine Feministin ans Versprechen der Aufklärung zu erinnern, als ob da so viel den Frauen versprochen worden ist. Und zweitens kann die souveräne Kritikerposition, die sich von den Resultaten der Dialektik der Aufklärung unbeeindruckt zeigt, niemals eine feministische Sache sein. Also statt Butler entgegenzuhalten, es gibt doch Körper, Leib, Geschlecht, egal, sollte sie für jene Passagen ihres Werkes kritisiert werden, die nicht erlauben zu sagen, es soll das alles nicht geben. Das aber in einer bestimmten Art und Weise. Statt nämlich bloß entweder Widersprüche in der Argumentation nachzuweisen oder mangelnde Konsequenz in der Kritik, wäre Butler, also bis jetzt, das ist sozusagen das, was ich gemacht habe bis jetzt, und drüber raus, wäre Butler kritisch als Protokoll für die gegenwärtigen Möglichkeiten des Feminismus zu lesen. Man könnte also fragen, welcher Gesellschaft ist das adäquat? Nicht, welche Gesellschaft vollzieht sie bloß affirmativ nach, sondern welcher Gesellschaft gegenüber versucht sie wie, den feministischen Impuls zu artikulieren? Und dann, ob das klappt oder nicht. Ne? Diejenigen, die bloß die ermüdende Redundanz der Bücher sehen, also das ist ja auch wirklich, wiederholt sich auch dauernd, die nur ihren Positivismus sehen oder nur noch weiter hergeholt ihre konkreten politischen Positionierungen, die, wo auch alles dabei ist, von gut über langweilig bis schlimm, die übersehen das Moment der Trauer in ihren Arbeiten oder wollen es übersehen. Letzteren gegenüber nützt aber ohnehin kein feministischer Text, weil, welcher Theorie auch immer, weil sie sich scheinbar von jeder Art Feminismus angegriffen fühlen. Soweit.